Alles hier ist meins. Das Schild am Zaun hier ist meins. Der Luftballon, auch dies Chanson. All das ist meins, meins, meins. Siggis Zeug ist meins. Das Lied der Vögel ist meins. Die Straße hier, die Schuhe von dir. Doch, doch, das alles ist meins. All das gehört nur mir. Sehen und staunen dürft ihr. Jedes Dinglein hier. Ich beschütze es, denn ich besitze es. Ja, alles, das ist meins. Und dieses Instrumentalsolo ist auch meins. Auch Boden und Decke sind meins. Was ihr fühlt, das ist meins. Genauso ist es und ihr alle wisst es. Ja, alles hier ist meins. Ich sag's nochmal, es ist meins.